Radio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Ihrem Autohaus Schillinger, Ihrem kompetenten Ford- und Opel-Partner in Lahr. Mit der Riesenauswahl an Neu- und Gebrauchtwagen. Autohaus-Schillinger.de. 3 nach 7, hallo Autofahrer. Auf der A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Rastatt Süd und Rastatt Nord stehen Sie 2 Kilometer im Stau und im weiteren Verlauf zwischen Heidelberg-Schwetzingen und Dossenheim 3 Kilometer Stau. Rüber auf die A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Leonberg-Ost und Stuttgart-Möhringen 3 Kilometer stockend. Geblitzt wird auf der B36 in der Ortsausfahrt Ichenheim Richtung Dundenheim beidseitig und in Baden-Baden in der Balgerstraße Richtung Klinik in der 30er-Zone. Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnsshow. Charlie ist halt wieder im Radio. Frohsinn und Heiterkeit. Ein Füllhorn brillanter Ideen und geistreicher Einfälle. Der Gipfel des Witzes, die Spitze des Humors. Das Beste vom Besten, das Lustigste vom Lustigsten.

Es gibt Verbindungen, die länger halten und wirklich glücklich machen. Zum Beispiel ein toller Job bei Acrobat. Denn wir haben die Jobs, die zu Ihnen passen. Besuchen Sie uns unter acrobat-personal.de. Acrobat. Jobs, die glücklich machen. Ja, ich will. Strömmel vom Amt für öffentliche Angelegenheiten. Hallo Bevölkerung. Unsere Stellungnahme zum Thema Benzinpreise. Udo W. aus J. schlägt vor, nur noch abschüssige Straßen bauen zu lassen, da dies den Spritverbrauch drastisch vermindern würde und, Zitat, die Ölkonzerne damit garantiert nicht rechnen. Frau K. aus G. fordert, Ostern, Pfingsten und die Sommerferien abzuschaffen, denn so gäbe es auch keinen Grund mehr, die Preise zu erhöhen. Und Benny 77 weist hiermit auf sein aktuelles eBay-Angebot hin. 18 Liter Superverbleit, ohne Gebrauchsspuren, ab 20 Euro. Soweit die Meldungen. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends. Vision Factory, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Beste Bank in Offenburg. Die Südwestbank Offenburg ist Sieger im City Contest von Focus Money. Beste Bank in Offenburg. Eine Beratung, die bundesweit Maßstäbe setzt, sagen die Experten. Beste Bank in Offenburg. Überzeugen Sie sich selbst. Die Südwestbank Offenburg, Hauptstraße 35. Südwestbank. Werte verbinden. Mark Markisen. Und deshalb geht Mark auch immer zu Markisenbau Klassik. Markisenbau Klassik in Oberkirch und unter markisenbau-klassik.de. Ob Markisen, Terrassendächer oder Terrassenverglasungen. Markisenbau Klassik. Wohlfühlen auf der Terrasse. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Programm, Disco, spätes 20. Jahrhundert. Da geht's voll ab. Seconds to go. 5 seconds to go. Attention, attention. And the beat goes on. Move your body to be alone. Shake your body to... Hallo, Nachtschwärmer. Microphone, this is the beat, come on, come on. fährt den heißesten Reifen? Bei wem ist ständig was los? Und wer hat immer den Durchblick? Ultra cool und furchtbar kultig. Der letzte Cowboy auf dieser Welt. Wine, women, yeah. Girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls. Well, yellow, red, black or white, add a little bit of moonlight for this intercontinental romance. Shy girl, sexy girl, they'll like that fancy world. Champagne, a gentle song, and a slow dance. Girls, girls, girls. Girls, Girls, Girls und ich sage Hallo Nachtschwärmer und Hallo Girls. Wer kann sich an den Originalsong erinnern? Sailor, hä? Girls, Girls, Girls. Wir haben heute wieder jede Stunde ein Gewinnspiel. Jede Menge Spaß. Und eine Disziplinarmaßnahme. Girls, Girls, Girls. Gegen einen Schuhverkäufer. Ihr wisst ja schon, wen ich meine, ja? Du glaubst doch nicht, dass du damit durchkommst. Auf jeden Fall. Achtung, Hochspannung. Party Time! Es ist Freitag, Zeit für eine Party! Attention! Always, I really feel that I'm losing my best friends. I can't believe this could be the but some are altogether mighty frightening. Eine Blitzermeldung nach Schwemmer auf der B28 Oberkirch Richtung Zussenhofen steht ein Blitzer im 100er Bereich, kurz vor Zussenhofen. Schönen Dank an die Doro. Kurz vor halb acht, hier geht's ins Wochenende. Der Showfreitag. Es geht wieder heiß her. Freitagabend bei Radio Ohr. Freitag, wie immer gnadenlos. Dieser Freitag ist die Härte. Der Action-Freitag. Sono una pizza pia. Jonathan, una locura. O io non te compare. Perché vamo a ver. Quiero una noche. no te compares. Oye, morena, ¿te acuerdas cuando estábamos en la playa? Y en la discoteca de Miami, ni con ojos, visa, el mundo entero. So, die erste Runde doofe Witzecke heute am Freitagabend. Und alle, die sich noch zugeschaltet haben, willkommen. Fucking drinks. So, erste Runde. Ein Sohn fragt seine Mutter: Mama, warum sind die Hochzeitskleider weiß? Die Mutter schaut ihren Sohn an und antwortet: Dies zeigt den Freunden und Verwandten, dass die Braut rein ist. Aha. Der Sohn bedankt sich und geht zu seinem Vater, um dies zu überprüfen. Papa, warum sind die Hochzeitskleider weiß? Der Vater schaut ihn überrascht an und nimmt ihn auf einen Rundgang in der Wohnung mit. Er zeigt auf den Kühlschrank und fragt ihn, welche Farbe er hat. Der Sohn antwortet: Weiß. Er tut dasselbe mit dem Geschirrspüler: Weiß. Der Waschmaschine: Auch weiß. Dann sagt er zu seinem Sohn: Siehst du, mein Junge, alle Haushaltsgeräte sind weiß. Ans Wochenende nach Schwemmern. Willkommen. Ein Gerücht geht um. Irgendwo in den Bergen lebt ein 90-jähriger Mann. Das war nämlich genau im Kinzigtal ganz hoch oben. Und der ist ein Frauenliebling. Ein Radiosender schickte einen Reporter dorthin und er sucht und findet den Mann. Fragt: Hallo, Onkel Yoshi, sagen Sie mal, wie geht das so, dass Sie ein Frauenliebling sind mit 90 Jahren? Das geht kaum zu glauben. Der Alte sagt nichts und leckt mit der Zunge seine Augenbrauen. Alles klar. Geiles Programm, ey! Wenn es uns nur nicht wehtun würde. Showtime! Wer so viel Power hat, wenn mehr als Snack. Oh Mann, ja, das ist scharf! Ihr seid vollkommen richtig! Das ist mein Lieblingsprogramm. Diesen Sender werde ich heute Abend nicht mehr abschalten. Ich bin gelähmt von der Sendung. Das ist eine Zumutung! Up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front is we're getting closer. This isn't over. The pressure's on. This is Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sacalegua. This time for Africa. Listen to your God. This is our motto. Your time to shine. Don't wait in line. People are raising their expectations. Go on and feed them. This is your moment, no hesitation. Today's your day. Feel it. Pave the way. Believe it. Once you get down, get up. Oh, oh. When you get down, get up. Hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina. Let's live out a dream, darling. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Baby, baby, I wanna get to know you. Oh, if I get to, oh, oh, if I get to. Baby, baby, you're playing hard to get, but if I get to, oh, oh, if I get to your mind. Sábado na balada, okay. A galera começou.

Die Party zum Kultspiel. Das geht folgendermaßen. Jeder, der ein Angry Birds Spiel auf seinem Handy hat, der bekommt 10 Euro Freiverzehr. Ja, wie finde ich das? Super, bis 0 Uhr. Limitiert, ja. Und ab 23 Uhr ist er klar. Schaltet um live aus dem Codex. Am großen Club Rockhound und DJ Tarzan, im kleinen Club DJ Tom und Johnny F. Super. Und morgen Samstag. Codex Club in Aachen. Buchstaben-Bingo. Zu jedem Longdrink gibt es einen Buchstaben. Die Longdrinks kosten bis 0 Uhr nur 2 Euro. Und wenn ihr das Wort Smirnoff zusammen habt, da ist natürlich Tauschen und Sammeln angesagt, dann bekommt ihr eine Flasche 0,7 Liter Smirnoff gratis. Das morgen Samstag im Codex in Aachen. Und donnerstags heißt ja Feierabend. Studentenfreundliche Preise, ganz klar. Immer donnerstags. Zum Beispiel Warsteiner 1 Euro. Nur als kleines Beispiel. Codex Club in Aachen. Und hier ist der Überhammer. Am Ostermontag, müsst ihr euch vormerken, im April nach Schwärmer. Ostermontag, DJ Antoine. Ihr kennt hoffentlich DJ Antoine. Saint-Tropez, Ma Chérie. DJ Antoine. Codex-Club.de geht da drauf. Ist auch Vorverkauf zu empfehlen. Da steht alles nach Jammer. Schaut bitte da drauf. Dankeschön. Blöd, wer da nicht mitfeiert. Oh. Eindeutig irreparabel defekt. Wow. Na und? Abgefahren. Okay, immer nach dem zweiten Werbeblock, Nachtschwimmer, kommt das Gewinnspiel. Seid ihr bereit? Eat this. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Ja, jetzt kommt mal kein Mix, jetzt kommt ein verfremdeter Song, den ihr hoffentlich alle, ich denke doch, alle kennt. Und zwar in einer ganz anderen Version. Ich möchte wissen, wie heißt das Original? Von welcher Gruppe kommt das? Die Spannung steigt von Minute zu Minute. Wow! Konzentriert euch! Attention! Seid ihr mit dabei? Alles klar. Dann kann's losgehen. Come on! Zugast. Digi, digi, da, ich bin verrückt, als ich hier näher kam. Bitte, bitte, kannst du mir verraten, wo du herkommst? Doch sie lächelt mich nur an, denn sie will nur spielen. Sie hat den Monster Body mit dem Monster Blick und den Monster Boom Boom, gib mir den Kick. Sie ist ein Monster. Macht mal Angst, aber ich weiß, wie sie tickt. Sie ist ein Monster. 0781-504-3311. Killer Lady, lass dich gerne. Du musst von einem anderen Stern sein. So unbestimmt auf das Sexy. Ich hab dich zu fressen gern. So scharf wie das Sieger klingen. Willst du mich zum Explodieren bringen? Vor deine Krallen als Kreuzmann rücken. Auf Zeit, man mal deine Piercings. Ich fühl ihr Säcker, sag mal mal noch. Sie schaut mich an und lacht und sagt, ihr seid die geilsten Jungen dieser Welt. Doch das wird nichts ändern, denn ich steh auf Männer. Sie hat den Monster Body mit dem Monster Break und ihr Monster Boom Boom gibt mir den Kick. Sie ist ein Monster, Monster. Sie macht mir Angst, aber ich weiß, wie sie tickt. Sie ist ein Monster. Sie macht mir Angst, aber ich weiß, was sie will. Ich bin gefährlich, doch ihr kommt nicht von mir los. Eure Sucht nach mir ist einfach viel zu groß. Ich lande dabei, mein Fahrrad drüber. Mein Hirn ist wach, mein Blick ist rüber. Auf einmal sehe ich dieses Vollwaldmonster. Sie fragt, geh mal zu mir. Ich sag, bleib mal bitte hier. Ich lad sie ein, wir trinken Sekt und Wodka, Wein und Bier. Auf einmal passiert was Unglaubliches, ich trau meinen eigenen Augen nicht. Die Braut teilt sich auf, alles verschwimmt, sie setzt sich drauf auf mich. Ich denk mit welcher Fahrt, jetzt wage ich jetzt ins Bett. Euler, ich glaub, ich bin Monster-Fan. Super, was Sachen gibt's. Ja, mei! Ich bin verrückt, wenn ihr mir näher kommt. Bitte, bitte könnt ihr mir verraten, wo ihr herkommt. Doch ihr lächelt mich nur an. Ich grüße die Rebecca aus Meißenheim. Hallo, Rebecca! Hallo! So, hast du es gleich rausgefunden? Ja. Ja, wer ist es? Kalter Gandela Monster. Kalter Gandela, dankeschön, Rebecca, super! Danke, alle anderen legen bitte auf fürs Mitmachen. Super! Toll, klasse! Töre. Das

gleich 20.30 Uhr, halb neun. Das ist der Countdown ins Wochenende. Nur ein Störenfried, den haben wir da. Kann mir einer sagen, was ihr alle habt? Ja. Wir sind sauer auf dich, Al. Wir sind immer sauer auf dich, Al. Ha? Was ist schon mit deiner Al? Ja, genau, beneidet mich. Das ist meine Frau, das sind meine Kinder und ich verkaufe Damenschuhe. Das wissen wir ja. Hallihallo? Hey, was gibt's? Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Halleri, halleri, hallero. Katzenklo, Katzenklo, Katzenklo. Wo ist nur ein Ich gehe gar nicht gerne in den Song rein, der ist spitze. David geht da. Titanium. Titanium. Okay, es geht los. Um 20.34 Uhr. Ein Mann liegt im Schlafzimmer, seine Frau kommt nackt herein und sagt: Sag mal, Schatz, Als ich vor 20 Jahren so ins Schlafzimmer kam, was hast du da gedacht? Ja, ganz ehrlich, ich habe gedacht, erst sauge ich hier die Titten aus und dann vögel ich sie um ihren Verstand. Sie, und was denkst du heute darüber? Ja, es ist mir ganz gut gelungen. Einen haben wir noch. Was macht eine Blondine, die vor einem leeren Blatt Papier sitzt? Sie studiert ihre Rechte. Das ist zu viel. Das hat der Welt gerade noch gefehlt. Ja, wir haben längst alle Grenzen überschritten. Gefährlich, Albert. Zentrum Kanal 0 Durchblick. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. So get down in a place to be. Tell your friends, hold drinks on me. We gon' get drunk and party on, cause the party don't stop till 6 in the morning. So everybody just shake it down. The DJ, let me hear that sound. And it's a single, baby, me, and you can spin it round. Friends hold drinks on me. We gon' get drunk and party on, cause the party don't stop till 6 in the morning. So everybody just shake it down. The DJ, let me hear that sound. And if you sing, oh baby, we get drunk and spin it round. Immer freitags ab 19 Uhr ist der liebe Charlie hier bei Hitradio A. Für euch nach Schwemmer. Das ist ja Wahnsinn. Denn jetzt kommt's knüppeldick. Schräger. Lauter! Das ist doch echt beknackt, dennoch irgendwie cool. Das gibt's nur bei uns. Radio O. Ohne Rücksicht, ohne Kompromisse. Also nur dran. Gut drin, gut dran, gut drauf. Halt die Deadline ein, so ist fein. Hol die Ellenbogen raus, burn dich aus. 24/7, 8 bis 8. Was geht ab? Machst du schlapp? What the fuck? Dich hoch, ja. Das muss heute noch zum Chef, besser jetzt. Guck dich hoch. Ach du Schreck, Bonuscheck ist schon weg. Guck dich hoch. Fleißig Überstunden, ganz normal. Guck dich hoch. Unbezahlt, scheißegal, keine Wahl. Guck dich hoch. Klick dich, fax dich, meld dich hoch.

Sammeln und Tauschen ist natürlich angesagt. Okay, und dann kommt der Überhammer am Ostermontag. Ostermontag. Codex Club in Aachen. DJ Antoine. Ich sag's nochmal ganz klar. DJ Antoine. Er kommt aus der Schweiz, ist aber viel bekannter wie sein Kollege DJ Bobo vor Jahren. Er ist weltbekannt. Das kann man mit Fug und Recht sagen. Der ist da live am Ostermontag im Codex. Geht auf die Seite codex-club.de nach Schwemmer. Da gibt es auch Möglichkeiten des Vorverkaufs. Bitte nutzt das. Dann hat Codex auch donnerstags offen, das heißt Feierabend, die Session abends. Studentenfreundliche Preise wie Warsteiner 1 Euro und so weiter. Alle möglichen Musikrichtungen, Rock, Pop, Deutsch, Black, 90er. So, dann schon mal, jetzt ist Zeit fürs Gewinnspiel. Communications computer to bridge. Communications computer to bridge. We are discovered by the planet's radar system. Bridge to communications computer. Switch from fiber direct to satellite link. Wenn ihr 200 Bretten habt, ruft ihr bitte 0781 504 33 und die 11 an. Ja, komm, sag mal das Gewinnspiel an. Komm, sei ein netter Mann. Im Halbkreis ums Radio versammeln, jetzt kommt das Gewinnspiel. Nochmal. Alles im Halbkreis ums Radio versammeln, jetzt kommt das Gewinnspiel. Ach, das ist falsch betont. Nimm einen Schluck aus der Pulle und sag's nochmal. Hey, Leute, alles im Halbkreis ums Radio versammeln, jetzt kommt das Gewinnspiel. Okay. Jeder Anrufer hat eine Chance. Dann nix wie ran an unser Gewinnspiel. Es kann losgehen. Haut rein. Ich sitze hier auf meinem Stern und lass im All die Füße baumeln. Oh, ich warte auf die Nacht, denn da kannst du mich gut sehen. Ich hab so Sehnsucht, bin allein, bitte komm doch heut noch. Ja, wir lieben uns noch von der Fern. Das kleine Mädchen und der Prinz vom Stern. Kleine Taschenlampe brennt, schreib ich lieb dich in den Himmel. Oh, dann weiß ich es genau, keine Macht kann uns mehr trennen. Rock me, Amadeus. the hits of the 1980s. 1980s. 1980s. 1980s. Er haut den Hintern wie Apollo. In seinen Hüften Schwindelar. Hat einen Charme wie René Colo. Und einen Blick wie Genghis Khan. Du bleibst ein Leben lang ein Dodo. Hat ihn der Lehrer oft genannt. Heißt dieser Unterhosenmodel. Ein Macho und ein Lustobjekt. For all hit music, you just found it. Hit after hit. No, you're gonna dig this, dig this. Kurz vor 21 Uhr. Ich habe jetzt in der Leitung den Andreas aus Ettlingen. Das ist bei Karlsruhe. Wie kriegst du uns rein, Andreas? Über Internet. Ja, super. Das ist ja toll. So, jetzt lass mal hören. Zwei Interpreten brauchen wir. Das war Falco, Maikus, Münchner Freiheit, Herbert Grönemeyer und Stefan Remmler. Yeah! Ja, super, Andreas. Du hast gewonnen. Dankeschön. Das ist ja super. Mega stark. Ihr absolute Spitze, dankeschön. Das ist perfekt. Wir haben einen Sieger.

gleich 21.06 Uhr. Übrigens, der Blitzer auf der B28 Oberkirch Richtung Zussenhofen, der steht immer noch im 100er Bereich. Aufpassen! Ah, und hier eine Blitzwarnung. Der Bundesgesundheitsminister warnt! Vorsicht, diese Sendung macht sich Showtime! Auf mit den Kerzen! Ohr um Ohr! The Dark Side. And realize there's nothing there but light. I need shadow, I need darkness to help me through the night. The dark side. To wait till dawn. The dark side. Absoluter Wahnsinn, nach schon mal in den 90ern. Hypertrix, The Dark Side. Da war das der Überhammer, wirklich, echt. Ich schwör's euch. Ein Ende jenseits der Vorstellungskraft. Der absolute Hammer! All day, all night, all day. Das ist der Power ins Wochenende, gnadenlos hier bei Hitradio. I couldn't believe what I was living, so I called my friend Johnny, and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. La gente está muy loca. muy loca. What the fuck? What the fuck? Ich bin wieder hier in Diskussionen verwickelt, familiäre Diskussionen mit Bundys. Und zwar sein Sohn, da ist der Bud Bundy. Und zwar 24 Stunden auf der Suche nach einer Frau. Na Bud, wie sieht's aus? Ich war mit einem Mädchen aus. Und du denkst wirklich, das glaubt dir einer? Nein, das glaubt ja niemand. Nicht mal Kelly, ja? What the fuck? Da hat sich eine gemeldet für meinen Freund Bud. Wo geht man mit einem Mädchen hin, das Masern hat? Die kriegst du ja. Oh, na schon, ich hab nochmal geguckt in den Archiven. 90er Techno, die Richtung. Da hab ich was, da hab ich was. Reingerutscht. Die wollte ich nicht bringen, Nachschermann. Na, denn der Song bringt's nur ohne Text. Völlig abbocken. Wir gehen in die Werbung. Stopp! So, jetzt ein paar Tipps für den nächsten Einkauf. Werbung.

der Weltstar. Live am Ostermontag im Codex. Und dann ein paar Tage später, am 14. April, Alex Christensen Birthday Party im Codex. Ja, super! Oh Mann, ja, das ist scharf! Wo ist er denn? Also gleich kommt's wieder! So, die Mails trudeln ein nach Schwemmer. Der Sascha aus Hellau aus Mainz, Das ist ja der Wahnsinn. Wollte meine Frau Isabel grüßen, die ich über alles liebe, so wie meinen Sohn Emilio, der am 10.01. zur Welt kam. Gratulation, lieber Sascha. Fällt nur noch eine Tochter, kann ich Schuhverkäufer werden. Ja, bloß nicht. Er wünscht sich DJ Panda It's a Dream. Ich schau mal. Oder Rofo. Ja, ich guck mal. Dankeschön, Sascha, nach Mainz. Lautsprecher einschalten. Der Powermotor von Radio Ohr. Attention. We're taking over. Don't know me, but yo, she's really fine. You know, I see her all the time. Maybe where I go, even in my dreams, I got scheme of ways to make her mine. Cause I know she's living fat. Her boyfriend's tall and he plays ball. So how am I gonna compete with that? Cause when it comes to playing basketball, I'm always last to be picked, and in some cases never picked at all. So I just lean up on the wall, or sit up in the bleachers with the rest of the girls who came to watch they man fall. Tag y'all, I never understood black. While the jocks get the fly girls, and me, I get the hood rats. I tell them scat, skittles, kabobble. Got hit with a bottle, put in a hospital for talking that mess. I confess it's a shame when you living in a city that's the size of a box and nobody knows your name. Glad I came. Like quick, got sick to my stomach, overcoming my thoughts of me and her together, right? So when I asked out, she said I wasn't a type. I wish I was a little bit taller, I wish I was a baller, I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6 foot baller. I wish I was a little bit taller, I wish I was a baller, I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6 foot baller. I wish I had a brand new car, so far I got this hatchback, and everywhere I go, your wife gets laughed at. And when I'm in my car, I'm laid back. I got an 8-track and a spare tire in the back seat, but that's flat. If you wanna know what's really whack, see, I can't even get a date, so what you think of that? I heard that prom night is the bomb night with hood ratchet and old tight, but really though, I'm Figaro, when in my car, I can't even get a hello. Well, so many people wanna cruise Crenshaw on Sunday, whenever I have to get in my car and go. You know, I take the 110 into the 105, get off on Crenshaw, tell my homies just alive, cause it's hard to survive when you're living in a concrete jungle, and these girls keep passing me by. She just fly, she just fly. Make you say, my, my, my. Depeche Mode Spezial. Kurz vor halb zehn. Keine Zeit für einen echten Nachtschwärmer. Die doofe Witze-Ecke. Ja, die Mails knallen nur so rein. Markhaus aus Empfingen. Das muss ich erklären, das ist im Schwabenland. In den, zwischen Horb und Herrenberg, so etwa. Ne? Liege ich da richtig? Ich glaube. Give it up, Albrecht Thomas beschwert sich, weil die Webcam nicht an ist. Aber mit der Musik ist er anscheinend zufrieden. Dankeschön. Nach dem, doofe Witze-Ecke, ja? Nach dem Sex im Bett, sie, woran denkst du denn? Er, kennst du nicht. Oder fragt einer den anderen, oha, shut up. Fragt einer den anderen, wohin guckst du zuerst, wenn du eine schöne Frau siehst? Antwortet der andere, da gucke ich erst auf meine guckt. Ja, das würde ich auch vorschlagen. Haben wir noch einen? Komm, eine Zulage noch. Eine 80-jährige Frau kommt zum Frauenarzt und sagt, sie, Herr Doktor, ich glaube, ich kriege meine Periode wieder. Der Arzt mit 80, das kann ich fast nicht glauben, untersucht sie gründlich und sagt anschließend, liebe gute Frau, ich kann Sie beruhigen. Sie kriegen Ihre Periode nicht mehr. Das, was das ist, ist das Rostwasser der Spirale. Knallhart. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir das ist zu viel. In jedem Alltag. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Heute. Ruhe! Gut drauf. Come back. Immer freitags ab 19 Uhr ist der liebe Charlie 2000 hier bei Hitradio. Blöd, wer da nicht mitfeiert. Oh. Eindeutig irreparabel defekt. Wow. Na und? Abgefahren. Ladies and Gentlemen, please welcome Germany's Ben Stiller. Oh,

DJ Rocker und dem großen Club und DJ Tarzan im kleinen Club 80er, 90er Black Music mit DJ Tom und Johnny F. Alles klar, jetzt kommt der Samstag dran. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag. Buchstaben-Bingo. Komisch, immer zur späten Stunde habe ich Rückkopplung. L, was machst du da? Buchstaben-Bingo. Ja, sicher. Das ist super. Und zwar gibt es zu jedem Longdrink einen Buchstaben. Und wenn ihr das, das Wort Smirnoff zusammen habt, bekommt ihr eine 0,7-Flasche. 0,7 Liter Flasche Smirnoff gratis. Codex Club in Aachen. So ist es. Sammeln und tauschen untereinander. Und dann gehen die Flaschen ohne Ende weg. Und heute nach 23 Uhr, wie jeden Freitag, heißt es Maximum Clubbing. Und zwar von 23 Uhr. Bis 3 Uhr, die live aus dem Codex, wo ich auch nachher noch hingehe. Donnerstags heißt es Feierabend. Studentenfreundliche Preise. Warstein 1 Euro, ist das ein Angebot. Und jetzt kommt's. Codex Club in Aachen. Ostermontag. Ganz dick und fett vormerken. DJ Antoine. Der Weltstar. DJ Antoine im Codex. Und zwar live. Saint-Tropez. Marcherie und seine Welthits bringt er natürlich mit. Vorverkauf wird empfohlen, nachdem man unbedingt geht auf die Seite codex-club.de und schaut mal da. Am 14. April Alex Christensen Birthday Party. Da kommt er extra und feiert den Geburtstag hier in Aachen. Ja, das ist ja der Wahnsinn! Liebe Hörerinnen und Hörer, wir gehen Ihnen jetzt auf den Sender. So, kleines Detail, ein kleines Stück von DJ Antoine hier. We'll be right back. distance to the sea. All I want is you, you're my sherry. Never seen a girl that's so jolly. All I want is you, you're my sherry. My sherry. Gonna do. Mon Cheri, 21.56 Uhr, Nachtschwärmer. Zeit fürs Gewinnspiel. Zeit fürs Gewinnspiel. Herzlich willkommen, du kannst gleich mal dein Glück versuchen. 1, 2, 3, 4, Eckstein, alles muss versteckt sein. Alles muss versteckt sein. Ja, ich spiele... It's not a game. Ich spiele jetzt was ein aus einer ganz bekannten Fernsehserie, die also gleich nach Tunde Helfen kommt. Also Tunde Helfman, als noch Charlie Harper dabei war. Jetzt stinkt sie ja gerade ab, die Serie. Also wirklich, ich habe es mir angetan diese Woche. Meine Herren. Welch ein Abfall. Also ein Absturz, besser gesagt. Fällt denen nichts besser ein. So, ich spiele jetzt hier eine Melodie ein. Penny. Penny. Penny. So, das ist der Nachbar, wenn er immer bei der Nachbarin klingt. Wie sieht's aus? Machen wir noch einen? Wie heißt diese Fernsehserie? Wer kann mir das sagen? Ich bring noch einen! Our whole universe was in a hot, dense state, and nearly 40 billion years ago, expansion started with you. Began to cool the atoms, began to cool me, and the thoughts and electrons will build the wall. The pyramids, the mad science, history, unraveling the mystery that all started with the Big Bang. Ooh, watching me, hanging by a string this time. Yeah. Aber das war jetzt eine richtige Explosion. Die Leitungen haben total geglüht. Und ich bin hängen geblieben beim David in Gengenbach. Hallo David. David. Hallo. Ja. So, sag uns die Lösung bitte. Es ist natürlich die Big Bang Theory. Genau. Was? Guckst du das auch an? Ja, immer mal wieder. Ab und zu, ja. Also, es ist köstlich, ja. Okay, absolut. Dankeschön. Du hast gewonnen. Super. Danke. Guten Abend. Ciao. Vielen Dank. Absolute Spitze, danke fürs Mitmachen, Nachtschwärmer. Ja, es ist das Tollste, dankeschön. Ein starkes Programm. Und alle drehen auf. Hey, ihr Pfeifen, euch fehlt der Schwung. Hier auf Maximum, auf Maximum. One, two, three. Auf Maximum. Nie mehr allein sein, auf Wolke 7 und du kannst dabei sein, dem geht wieder heiß her. Freitagabend bei Radio Ohr. Freitag, wie immer gnadenlos. Dieser Freitag ist die Härte. Der Action-Freitag. So, Nachschwärmer, jetzt habe ich hier eine kleine Spezialität. Und zwar circa 50 Jahre Unterschied. Da ist einmal zum Beispiel Ben A. King. Und Katy Perry. Ganz speziell gemacht für euch. Was meint ihr dazu? Spitze! Jetzt kommen zwei besondere Wünsche. We'll be right back. Rofo, Let's Go. Nachdem, ihr werdet es nicht glauben. Ich habe die Zeit mitgemacht. Das ist eigentlich ein Instrumental, aber das war damals die absolute Nummer 1. Wochenlang. Mal überlegen, wann war das wieder? 80er, 90er. So in dem Übergang, glaube ich. Ja, da hatte ich das auch aufgelegt. Ja, und da habe ich noch was ich auch aufgelegt habe. 1, 2, 3. Jahre alt, Ultimate Warlord. Was meint ihr, 30 Jahre ist das Teil alt. Ultimate Warlord. Geschrieben wird's Ultimate Warlord. Oh, wir haben 22:16 Uhr schon wieder. Wir sind kurz in die Werbung. Ja. Yeah. Wir unterbrechen diese Sendung und steigern damit die dramatische Spannung. Man kann nämlich alles haben. Doch. Alles. Bloß nicht langweilig. Too late. Sure. Mark mag Markisen. Markisen mag Mark. Mark mag Markisen. Mark mag Markisen. Und deshalb geht Mark auch immer zu Markisenbau Klassik. Markisenbau Klassik in Oberkirch und unter markisenbau-klassik.de. Ob Markisen, Terrassendächer oder Terrassenverglasungen. Markisenbau Klassik. Wohlfühlen auf der Terrasse. Die Kultreihe bei Hitradio Ohr auf Gut Badisch. Englische Songtexte neu erzählt, mund- und ohrgerecht für alle Ortenauer. Wenn Sie sich schon öfter gefragt haben, was singen die denn da? Dann haben wir genau das Richtige für Sie.

Ja, 22 und 29, halb 11. Ich guck mal die Mails durch. Der Alex hat geschrieben. Hey Alex, oder hey Charlie. Er hat mich früher schon gehört mit 14. In Zell. Ja, wunderbar. Mittlerweile ist er selber DJ geworden, aber eher kleinere Veranstaltungen, Hochzeiten und Geburtstage. Schöne Grüße aus Schonach. Von mir und alle Metal Diner und alle Schabacher. Gruß Alex. Ich grüße zurück, Alex. Und den Ralf Schweizer auf, danke ich auch für die Info. Das ist Culture Beat und Snap zusammen. Die doofe Witze-Ecke. Was denkt das Callgirl? Eine Jungfrau und eine Ehefrau beim Sex. Also das Callgirl, Callgirl. Na, wenigstens hat er gut bezahlt. Die Jungfrau, hoffentlich werde ich nicht schwanger. Die Ehefrau, verdammt, die Decke müsste auch mal wieder gestrichen werden. Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulties. Please stand. Was ist hier eigentlich los? Ich glaube, ich habe gerade einen Geschmacksorgasmus. Oh, das ist spitze. Hey, freut euch auf die Radio-Ohr. Radio-Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Pausenlos. Adrenalin pur. Da habe ich falsch abgelesen, tut mir leid. Nicht Schonach, sondern Schapach, hat der Alex gemeint. einen bin ich noch schuldig, einen in den doofe Winzerecke, weil zwei bringe ich ja immer normal. Den fand ich ja besonders gut, den habe ich aber schon erzählt. Was macht die Blondie, die vor einem leeren Blatt Papier sitzt und liest? Sie studiert ihre Rechte. Hätte ich ja nicht früher drauf kommen können. Stillgestanden! Sir, ja, Sir! Nein, Sir! Ja, Sir! Macht Spaß? Ja, Sir! So, na, schau mal, ihr kennt ja alle die Claudia Katzenberger. Heißt jetzt Claudia? Ich weiß gar nicht, doch. Moment, ich muss gerade noch einen Jingle reinmachen. Weil der ist so gut, da brauche ich ein längeres Lachjingle. Gut, die Claudia Katzenberger hatte ein Problem, ein Frauenproblem. Wie bei Ladies, so unter 10.000 vielleicht einmal vorkommen. Sie hatte nämlich übergroße Schamlippen. Gut. Man spricht über das Thema nicht, aber irgendwann muss es ja mal gesagt werden. Sie ist zu einem Spezialisten nach Düsseldorf zum Professor und der hat ihr erklärt, ja, liebe Frau Katzenberger, das ist gar kein Problem. Das kriegen wir weg. Einen Tag sind Sie bei mir in der Klinik, am nächsten Tag ist es gegessen. Dann bleiben Sie ein bisschen liegen, dann können Sie wieder gehen. Ach, wunderbar, dann hat die Claudia gesagt, ja, aber Moment. Da ich ja bekannt bin wie ein bunter Hund, muss ich unter einem Namen anderen Namen rein und kein Mensch darf wissen, dass ich das bin. Aber natürlich. Alles klar, die Operation ist gut verlaufen. Sie wacht am nächsten Morgen in ihrem Erste-Klasse-Krankenzimmer auf. Ist da alles voller Blumennachtschwärmer. Also wirklich 40, 50 Blumensträuße im ganzen Zimmer verteilt. War sie schon sauer. Es ist zum, hat sie dem Professor geklingelt, kommt er und er sagt sie, also lieber Herr Professor, also das geht ja nicht, wir haben doch aus... Na, der Professor, jetzt bitte, Frau Katzenberger, jetzt lesen Sie mal das Zettelchen, was da steht. Und dann macht sie das Zettelchen auf, dann liest sie da, liebe Claudia, ich wünsche dir gute Besserung und vielen Dank, ich habe jetzt zwei neue Ohren. Gruß Niki Lauda. Jetzt nochmal den Niki Lauda nächstes Mal genau anschauen. Hallo Nachtschwärmer, alles klar? Aber der Hoppe da Bosse! Daniela heißt sie. Daniela, danke für den Heike, danke. Claudia, Daniela, naja, klingt ähnlich. Also ich finde sie ja sympathisch, gell? Sie ist ja so richtige, Mannheimer ist auf Feld, Mannheimerisch, ja? Ai, gucke mal da hin. Da war sie mit ihrer Schwester im Mittelmeer. Und zwar nackt baden. Letztes Jahr. Und dann war da so ein bisschen Fischbetrieb im Meer. Dann hat sie auf einmal gesagt, ich weiß nicht, ob ich jetzt Mannheimerisch rausbringe. Oi, jetzt ist mir gerade einer zur Schlappe gegangen. Das war vor der Operation. E agora tudo comigo, galera! nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Das ist ja Wahnsinn. Denn jetzt kommt's knüppeldick. Schräger. Komischer, lauter. Das ist doch echt beknackt, dennoch irgendwie cool. Das gibt's nur bei Radio O. Ohne Rücksicht, ohne Kompromisse. Einfach nur dran. Gut drin, gut dran, gut drauf. Ja, Adele hoch 10. 22.43 Uhr wieder bald Zeit für die Werbung. Aber ich habe wieder Probleme mit dem Freund R. Er hat wieder ein Sixpack geleert. Und er ist immer ganz mutig, ja, R? Das war ein Witz? Oder es soll ein Witz gewesen sein, ha? Du meinst der mit der Daniela Katzenberger? Ha, ha, ha. Das war ein Witz. Ha? Oder soll das ein Witz gewesen sein? Das war einer, ja. Komm, stell dich mal den Leuten vor. Ich bin Al Bundy. Gerade hier bei Charlie. Wo seid ihr, Dumpfbacken? Ich muss mal weg. So ist er halt. Jede Taube hier bei Namen. Daumen raus. Ich warte auf eine schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. Und die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht. Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind. Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ich lehne mich zurück und guck ins

Streitreihe bei Hitradio Ohr auf Gut Badisch. Englische Songtexte neu erzählt. Wenn Sie sich schon öfter gefragt haben, was singen die denn da? Dann haben wir genau das Richtige für Sie. Never mind, I'll find someone like you. Ich hab einfach kommen müssen. Hey, warum machst du Skibitlig? Das passt doch gar nicht zu, oder? Ich hab gehört, dass du ein Mädchen gefunden hast und mit einer verheiratet bist. Also sind die nicht rein, jetzt endlich wahr geworden. Aber egal, ich war schon eben finden, wo genauso ist wie du. Auf Gut Badisch bei Hitradio Ohr. Und jede Woche kommt eine brandneue Folge hinzu, deren Premiere immer am Montag in der Morningshow und um 18.15 Uhr. Okay, Sie würden gerne Ihr Bad sanieren, wissen aber nicht mit wem? Schmidt, Bad Wasserwärme. Sie hätten gerne eine bessere Wasserqualität und dabei einen sparsameren Wasserverbrauch? Schmidt, Bad, Wasser, Wärme. Und natürlich machen Sie sich Gedanken über den Klimaschutz und Ihren eigenen Energieverbrauch? Schmidt, Bad, Wasser, Wärme. Wenn Sie also Fragen zu Bad, Wasser oder Wärme haben, dann zu Schmidt, Bad, Wasser, Wärme in Gengenbach. Schmidt-bww.de. Codex Club in Aachen. Es ist wieder heiß, es ist wieder ganz heiß fürs Wochenende nach Schwärmer. Heute Freitag. Angry Birds heißt das Thema heute. Das ist ein Spiel, das man kostenlos aufs Handy laden kann. Und wer das vorzeigt als sein Handy, hat 10 Euro Freiverzieher heute. 10 Euro. Und nach meiner Sendung, die bald zu Ende ist, nach kurz 23.03 Uhr etwa, schaltet sowieso rüber ins Codex und da kommt er live bis um 3. Die ganze Session bis um 3. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag. Buchstaben Bingo morgen. Zu jedem Longdrink gibt's einen Buchstaben. Die Longdrinks kosten übrigens bis 0 Uhr nur 2 Euro. Gibt es einen Buchstaben? Wer dann später den Namen Smirnoff mit dem Buchstaben vorlegen kann, bekommt eine 0,7 Liter Flasche. Original Smirnoff Wodka. Yeah! Super! Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Und jetzt aufgepasst, Attentione. Ostermontag. DJ Antoine live. Im Codex. Ostermontag. Vor allem live. Geht auf codex-club.de, da gibt es auch Möglichkeiten für den Vorverkauf, dass man empfehlen sollte. Und im April, 14. April, Alex Christensen, Birthday Party. Er feiert bei uns seinen Geburtstag. Ja, super. Kommt extra, ich glaube, aus Berlin und woher ist es? Okay, wir entziehen sich im Codex nach Schwärmer. Super. Oh Mann, ja, das ist scharf. Wo ist er denn? Also gleich kommt's wieder. You big disgrace, kicking your can all over the place. Sing, we will rock you. We will rock you. Where I come from isn't all that great. My automobile is a piece of crap. My fashion sense is a little whack. And my friends are just as cruel as me. I didn't go to bullying schools. Girls never looked at me. Why should they? I ain't nobody. Got nothing in my pocket. the floors ain't hit the spaces in between. I wanna live a life like that. I wanna be just like a king. Das hat man selten mal gehört, ha? Queen und John Jett gemeinsam. Ich habe gerade eine Meldung angekommen, Nachtschwärmer. A5 Richtung Basel, Höhe Appenweier, Unfall, Behinderungen. Schon mal bei allen bedanken, Nachtschwärmer, die so rege mitgehört haben. Ob damals oder heute, Charlie hat's einfach drauf. Das ist Charlie's Jeder kennt ihn. Ist ja fabelhaft. Jeder mag ihn. Er ist eben ein komischer Vogel. Wir haben ihn. Entzückend. Alle noch ein schönes Wochenende, Nachtschwärmer. Bis kommenden Freitag. Und nächsten Freitag mache ich mich an Kelly ran. Ja, aha. Du musst dir Kelly aus dem Kopf schlagen. Ich schlag mir Kelly nicht aus dem Kopf. Sie kommt noch dran. Think so. Watch out for the next attack. I'll be back. See ya. Zwei Wochen nach dem Rücktritt von Bundespräsident Wulff hat die Staatsanwaltschaft Hannover sein Wohnhaus in Großburg-Wedel durchsucht. Die Aktion am Abend sei auf freiwilliger Basis verlaufen. Es gebe keinen Durchsuchungsbeschluss, sagte ein Behördensprecher. Um 16:45 heute Nachmittag klingelten die Ermittler am Einfamilienhaus der Wulffs in Großburg-Wedel. Sie wurden eingelassen, obwohl es keinen entsprechenden Durchsuchungsbeschluss gab. Wulff sei kooperativ gewesen, heißt es. Die Ermittler stellten Computer und Datenträger sicher. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Hannover bereits Büroräume und Privatwohnung vom Wulff-Freund, dem Berliner Filmunternehmer David Gronewold, durchsuchen lassen. Aus Hannover, Georg Pötsch. Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst beginnen schon am Montag. Zuerst sollen die öffentlichen Verkehrsmittel im Großraum Frankfurt betroffen sein, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Im Laufe der Woche soll in ganz Deutschland gestreikt werden. Die Gewerkschaft Verdi plant nächste Woche den bundesweiten Rundumschlag. In Hessen und Rheinland-Pfalz beispielsweise bleiben am Montag viele Kitas geschlossen und Busse und Bahnen in ihren Depots. Im Südwesten wollen ab Dienstag unter anderem Müllmänner, Behördenmitarbeiter und Krankenschwestern ganztägig die Arbeit niederlegen. Streikdrohungen gibt es auch in Bayern, Sachsen-Anhalt, Thüringen und im Norden. Mit den Warnstreiks will die Gewerkschaft Verdi den Druck auf die Arbeitgeber nach den ergebnislosen Gesprächen erhöhen. Verdi fordert für die Beschäftigten von Bund und Ländern 6,5% mehr Geld, mindestens aber 200 Euro. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion. Der Bundestag hat einen besseren Schutz vor Kostenfallen im Internet beschlossen. Künftig müssen Verbraucher bei Online-Bestellungen mit einem Warnbutton auf versteckte Kosten hingewiesen werden. Mit einem Klick soll der Kunde dann bestätigen, dass er die Kostenwarnung auch gesehen hat. Auch Preis, Mindestlaufzeit und Lieferkosten müssen angezeigt werden. Skirennläuferin Viktoria Rebensburg feiert ihren 5. Weltcupsieg. In Ofterschwang gewann sie vor der Slowenin Tina Maase. Auf Platz 3 kamen zeitgleich Elisabeth Görgel aus Österreich und Irene Cortoni aus Italien. Maria Höfel-Riesch schied im ersten Durchgang aus. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Greuther Fürth die Tabellenführung verteidigt. In Duisburg gewannen die Franken mit 2:0. Ingolstadt bleibt weiter mitten im Abstiegskampf, obwohl die Schanzer gegen Union Berlin immerhin ein 3:3 Unentschieden sicherten. Dresden setzte sich in Bochum mit 2:0 durch. Beide Mannschaften stehen sicher im Mittelfeld. Maximum Clubbing, die Radioshow, live aus dem Codex Club in Aachen. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Radio. Jeden Freitag ab 23 Uhr. DJ Rucker and Friends.